Wie alle Menschen, so glaubt auch Harry recht wohl zu wissen, was der Mensch sei, und weiß es doch durchaus nicht. Obschon er es in Träumen und anderen schwer kontrollierbaren Bewusstseinszuständen nicht selten ahnt. Möchte er diese Ahnungen nicht vergessen, möchte er sie sich doch möglichst zu eigen machen. Der Mensch ist ja keine feste und dauernde Gestaltung. Dies war trotz entgegengesetzter Ahnungen ihrer Weisen das Ideal der Antike. Er ist vielmehr ein Versuch und Übergang. Er ist nichts anderes als die schmale, gefährliche Brücke zwischen Natur und Geist. Nach dem Geiste hin, zu Gott hin, treibt ihn die innerste Bestimmung. Nach der Natur, zur Mutter, zurück, zieht ihn die innigste Sehnsucht. Zwischen beiden Mächten schwankt angstvoll bebend sein Leben. Was die Menschen jeweils unter dem Begriff Mensch verstehen, ist stets nur eine vergängliche bürgerliche Übereinkunft. Gewisse roheste Triebe werden von dieser Konvention abgelehnt und verpönt. Ein Stück Bewusstsein, Gesittung und Entbestialisierung wird verlangt. Ein klein wenig Geist ist nicht nur erlaubt, sondern wird sogar gefordert. Der Mensch dieser Konvention ist wie jedes Bürgerideal ein Kompromiss, ein schüchterner und naiv schlauer Versuch, sowohl die böse Urmutter Natur wie den lästigen Urvater Geist, um ihre heftigen Forderungen zu prellen und in lauer Mitte zwischen ihnen zu wohnen. Darum erlaubt und duldet der Bürger das, was er Persönlichkeit nennt, liefert die Persönlichkeit aber gleichzeitig jenem Moloch Staat aus und spielt beständig die beiden gegeneinander aus. Darum verbrennt der Bürger heute den als Ketzer, hängt den als Verbrecher, dem er übermorgen Denkmäler setzt. Dass der Mensch nicht schon Erschaffenes sei, sondern eine Forderung des Geistes, eine ferne, ebenso ersehnte wie gefürchtete Möglichkeit. Und dass der Weg dahin immer nur ein kleines Stückchen weit und unter furchtbaren Qualen und Ekstasen zurückgelegt wird, eben von jenen seltenen Einzelnen, denen heute das Schafott, morgen das Ehrendenkmal bereitet wird, dies Ahnen lebt auch im Steppenwolf. Was er aber im Gegensatz zu seinem Wolf in sich Mensch nennt, das ist zum großen Teil nichts anderes als eben jener mediokre Mensch der Bürgerkonvention. Den Weg zum wahren Menschen, den Weg zu den Unsterblichen, kann Harry zwar recht wohl ahnen, geht ihn auch hier und da ein winziges, zögerndes Stückchen weit und bezahlt das mit schweren Leiden, mit schmerzlicher Vereinsamung. Aber jene höchste Forderung, jene echte, vom Geist gesuchte Menschwerdung zu bejahen und anzustreben, den einzigen schmalen Weg zur Unsterblichkeit zu gehen, davor scheut er sich doch in tiefster Seele. Er fühlt recht wohl, das führt zu noch größeren Leiden, zur Ächtung, zum letzten Verzicht, vielleicht zum Schafott. Wenn auch am Ende dieses Weges Unsterblichkeit lockt, so ist er doch nicht gewillt, all diese Leiden zu leiden, all diese Tode zu sterben. Obwohl ihm vom Ziel der Menschwerdung mehr bewusst ist als den Bürgern, macht er doch die Augen zu und will nicht wissen, dass das verzweifelte Hängen am Ich, das verzweifelte Nicht-Sterben-Wollen der sicherste Weg zum ewigen Tode ist. Während sterben können, Hüllen abstreifen, ewige Hingabe des Ichs an die Wandlung zur Unsterblichkeit führt. Wenn er seine Lieblinge unter den Unsterblichen anbetet, etwa Mozart, so sieht er ihn letzten Endes doch immer noch mit Bürgeraugen an und ist geneigt, Mozarts Vollendung recht wie ein Schullehrer bloß aus einer hohen Spezialistenbegabung zu erklären, statt aus der Größe seiner Hingabe und Leidensbereitschaft, seiner Gleichgültigkeit gegen die Ideale der Bürger und dem Erdulden jener äußersten Vereinsamung, die um den Leidenden, den Menschwerdenden, alle Bürgeratmosphäre zu eisigem Weltäther verdünnt. Jener Vereinsamung im Garten Gethsemane. Immerhin hat unser Steppenwolf wenigstens die faustische Zweiheit in sich entdeckt. Er hat herausgefunden, dass der Einheit seines Leibes nicht eine Seeleneinheit innewohnt, sondern dass er bestenfalls nur auf dem Wege in langer Pilgerschaft zum Ideal dieser Harmonie begriffen ist. Er möchte entweder den Wolf in sich überwinden und ganz Mensch werden, oder aber auf den Menschen verzichten und wenigstens als Wolf ein einheitliches, unzerrissenes Leben leben. Vermutlich hat er nie einen wirklichen Wolf genau beobachtet. Er hätte dann vielleicht gesehen, dass auch die Tiere keine einheitliche Seele haben. Dass auch bei ihnen hinter der schönen, straffen Form des Leibes eine Vielfalt von Strebungen und Zuständen wohnt. Dass auch der Wolf Abgründe in sich hat. Dass auch der Wolf leidet. Nein, mit dem Zurück zur Natur geht der Mensch stets einen leidvollen und hoffnungslosen Irrweg. Harry kann niemals wieder ganz zum Wolfe werden, und würde es, so sähe er, dass auch der Wolf wieder nichts Einfaches und Anfängliches ist, sondern schon etwas sehr Vielfaches und Kompliziertes. Auch der Wolf hat zwei oder mehr als zwei Seelen in seiner Wolfsbrust. Wer ein Wolf zu sein begehrt, begeht dieselbe Vergesslichkeit wie der Mann mit jenem Liede, »O selig, ein Kind noch zu sein!« Der sympathische, aber sentimentale Mann, der das Lied vom seligen Kinde singt, möchte ebenfalls zur Natur, zur Unschuld, zu den Anfängen zurück und hat ganz vergessen, dass die Kinder keineswegs selig sind, dass sie vieler Konflikte, dass sie vieler Zwiespältigkeiten, dass sie aller Leiden fähig sind. Zurück führt überhaupt kein Weg, nicht zum Wolf noch zum Kinde. Am Anfang der Dinge ist nicht Unschuld und Einfalt. Alles Erschaffene, auch das scheinbar Einfachste, ist schon schuldig, ist schon vielspältig, ist in den schmutzigen Strom des Werdens geworfen und kann nie mehr stromaufwärts schwimmen. Der Weg in die Unschuld, ins Unerschaffene, zu Gott führt nicht zurück, sondern vorwärts. Nicht zum Wolf oder Kind, sondern immer weiter in die Schuld, immer tiefer in die Menschwerdung hinein. Auch mit dem Selbstmord wird dir, armer Steppenwolf, nicht ernstlich gedient sein. Du wirst schon den längeren, den mühevolleren und schwereren Weg der Menschwerdung gehen. Du wirst deine Zweiheit noch oft vervielfachen, deine Kompliziertheit noch viel weiter komplizieren müssen. Statt deine Welt zu verengern, deine Seele zu vereinfachen, wirst du immer mehr Welt, wirst schließlich die ganze Welt in deine schmerzlich erweiterte Seele aufnehmen müssen, um vielleicht einmal zum Ende, zur Ruhe zu kommen. Diesen Weg ist Buddha, ist jeder große Mensch gegangen, der eine wissend, der andere unbewusst, soweit ihm eben das Wagnis glückte. Jede Geburt bedeutet Trennung vom All, bedeutet Umgrenzung, Absonderung von Gott, leidvolle Neuwerdung, Rückkehr ins All, Aufhebung der leidvollen Individuation. Gott werden bedeutet, seine Seele so erweitert haben, dass sie das All wieder zu umfassen vermag. Es ist hier nicht die Rede vom Menschen, den die Schule, den die Nationalökonomie, die Statistik kennt, nicht vom Menschen, wie er zu Millionen auf den Straßen herumläuft und von dem nichts anderes zu halten ist als vom Sand am Meer oder von den Spritzern einer Brandung. Es kommt auf ein paar Millionen mehr oder weniger nicht an. Sie sind Material, sonst nichts. Nein, wir sprechen hier vom Menschen im hohen Sinn, vom Ziel des langen Weges der Menschwerdung, vom königlichen Menschen, von den Unsterblichen. Das Genie ist nicht so selten, wie es uns oft scheinen will. Ist freilich auch nicht so häufig, wie die Literatur und Weltgeschichten oder gar die Zeitungen meinen. Der Steppenwolf Harry, so scheint es uns, wäre Genie genug, um das Wagnis der Menschwerdung zu versuchen, statt sich bei jeder Schwierigkeit wehleidig auf seinen dummen Steppenwolf hinauszureden. Dass Menschen von solchen Möglichkeiten sich mit Steppenwölfen und zwei Seelen, ach, behelfen, ist ebenso verwunderlich und betrübend, wie dass sie so oft jene feige Liebe zum Bürgerlichen haben. Ein Mensch, der fähig ist, Buddha zu begreifen, ein Mensch, der eine Ahnung hat von den Himmeln und Abgründen des Menschentums, sollte nicht in einer Welt leben, in welcher Common Sense, Demokratie und bürgerliche Bildung herrschen. Nur aus Feigheit lebt er in ihr. Und wenn seine Dimensionen ihn bedrängen, wenn die enge Bürgerstube ihm zu eng wird, dann schiebt das dem Wolf in die Schuhe und will nicht wissen, dass der Wolf zu Zeiten sein bestes Teil ist. Er nennt alles Wilde in sich Wolf und empfindet es als böse, als gefährlich, als Bürgerschreck. Aber er, der doch ein Künstler zu sein und zarte Sinne zu haben glaubt, vermag nicht zu sehen, dass außer dem Wolf, hinter dem Wolf, noch viel anderes in ihm lebt, dass nicht alles Wolf ist, was beißt, dass da auch noch Fuchs, Drache, Tiger, Affe und Paradiesvogel wohnen. und dass diese ganze Welt, dieser ganze Paradiesgarten von holden und schrecklichen, großen und kleinen, starken und zarten Gestaltungen erdrückt und gefangen gehalten wird von dem Wolfsmärchen, ebenso wie der wahre Mensch in ihm vom Scheinmenschen, vom Bürger erdrückt und gefangen gehalten wird. Man stelle sich einen Garten vor mit hunderterlei Bäumen, mit tausenderlei Blumen, hunderterlei Obst, hunderterlei Kräutern. Wenn nun der Gärtner dieses Gartens keine andere botanische Unterscheidung kennt als essbar und Unkraut, dann wird er mit 9/10 seines Gartens nichts anzufangen wissen. Er wird die zauberhaftesten Blumen ausreißen, die edelsten Bäume abhauen oder wird sie doch hassen und scheel ansehen. So macht es der Steppenwolf mit den 1000 Blumen seiner Seele. Was nicht in die Rubriken Mensch oder Wolf passt, das sieht er gar nicht. Und was zählt er nicht alles zum Menschen, alles Feige, alles Affenhafte, alles Dumme und Kleinliche? Wenn es nur nicht gerade wölfisch ist, zählt er zum Menschen. Ebenso wie er alles Starke und Edle, nur weil es ihm noch nicht gelang, seiner Herr zu werden, dem Wölfischen zuschreibt. Wir nehmen Abschied von Harry, wir lassen ihn seinen Weg allein weitergehen. Wäre er schon bei den Unsterblichen, wäre er schon dort, wohin sein schwerer Weg zu zielen scheint, wie würde er diesem Hin und Her, diesem wilden, unentschlossenen Zickzack seiner Bahn verwundert zuschauen? Wie würde er diesem Steppenwolf ermunternd, tadelnd, mitleidig, belustigt zu lächeln?